zittere. Meine Körpertemperatur sinkt. Jeder würde mich fragen, ob ich friere. Aber ich friere nicht! Ich friere nicht. Vor meinen Augen tanzen Lichter. Weiße, blaue, ein paar rote. Es ist kalt. Ich sehne mich nach Wärme. Und doch friere ich nicht. Ich friere nicht. Welch Schelm hat mich wohl hier eingeschlossen? Welch falscher Wicht, welch falscher Wicht, wenn der mir in die Finger käme, ich würde ihn zerreißen, zerstückeln, auffressen! Ich habe das Gefühl, beobachtet zu werden. Jemand starrt mich an. Millionen Augenpaare scheinen mich zu durchlöchern. Und doch sehe ich nichts. Nichts! Nichts. Ein Gefühl der Einsamkeit macht sich in mir breit. Wo bin ich? Ein dunkler Raum. Ein einsamer Mensch. Ich bin der Mensch. Ich bin die Einsamkeit. Ich bin allein. Das Sehnen, ich sehne mich nach Wärme und nach Zweisamkeit, nach Herzenswärme. In deinen Armen möchte ich sein, in deine Augen möchte ich sehen. Doch werd ich in der Leere hier gefangen gehalten wie ein wildes Tier. Mein Herz schreit! Es schreit und weint. Es hasst dich, es liebt dich, es will dich lieben und loswerden. Wann werde ich in dieser Einsamkeit bloß sterben? Sag mir wann. Sag mir wann. Sag mir wann! Sag mir wann! Wann? Wann wird es passieren? Wann? Wann? Wann wirst du mich endlich hören? Wann? Wann? Wann darf ich dich endlich lieben? Wann? Wann? Wird mein Schicksal gegen mich fallen? Wann? Darf ich dir mein Herz in deine Hände geben? Immer noch der dunkle Raum. Ich suche dich in meinem Traum. Ich finde nur noch mehr Leere. Und ich merke, dass ich friere. Allmählich wird es kalt. Und ständig wird es kälter. Ich verliere den Halt. Mein Leben geht von mir, mein Körper wird kalt. Ein letzter Gedanke erhält den Raum vor mir. Er zeigt ein Bild von dir. Doch du wendest dich ab. Lässt mich lieben.